dieser Zeit. Was kommt durch, was richtet es an? Bis für den, was wichtig ist, haben wir den wohl, was richten wir an? Ander würdet richtig, wenn's ein Sackgass ist? Oder ist der Spott für neu zu fahren? Sie würden weiter oder ohne Plan? Hey, würdet gelehrt und wählen was? Der Wacken Eis. Universum. Verbrücht's bleibt leider nicht. Was wird alles hin, wenn's niemand weiß? Was passiert mit dieser Saat? Gut und Pitsch, wer hat's erfunden? Die ewige Pflanzt, als war schon immer. Was durchbricht Gleichgültigkeit? Wer's entdeckt, hat wahre Freiheit. Wer fährt nicht aus dem Labyrinth? Oder müssen wir raten in einer ewig Ratlosigkeit? Unus versus fährt der Weg in eins. Leider nicht.